Incommunicado von Michel Reimon. Gelesen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 13. Während die Megastars der 60er mit ihren Fließbandplatten die Regale füllen, wird die Musikindustrie schon von der nächsten neuen Technologie bedroht. 1963 präsentiert Philips die Kompaktkassette, bald auch als Audio- bzw. Musikkassette MC bekannt. Tonbänder waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, waren aber bislang teuer und unhandlich. Das neue Format ist robust, praktisch und relativ preiswert. Es wurde eigentlich für Diktiergeräte entwickelt, aber nach und nach entdecken Musikfreunde die Vorzüge des Systems, zunächst vor allem die Möglichkeit, ganze Alben aufzunehmen und mit Freunden zu tauschen. Das hätte die Musikindustrie wohl noch weggesteckt, aber dann erscheinen die ersten kombinierten Radio- und Kassettenrekorder. Für die Musikbranche sind diese Geräte zweischneidige Schwerter. Um einen Song zum Hit zu machen, braucht man das Radio als Marketingtool und liefert damit die Gratiskopie frei Haus. Mitte der 70er hat die Audiokassette die Kinderzimmer erobert und eine ganze Generation drückt den Record-Knopf, wenn ihr Lieblingslied läuft. Die enge Vernetzung zwischen Musikindustrie und Radiostationen führt dazu, dass Radiomoderatoren beginnen, jedes Mal in die ersten und letzten Takte eines Liedes hineinzusprechen, um ungestörte Aufnahmen unmöglich zu machen. Das hilft nur bedingt. Die Absätze bei den Singles, bis dahin treue Gewinnlieferanten mit hohen Margen, brechen ein. Die nächste Krise ist da. Aber keine Krise ohne Profiteure. 1979 bringt Sony den ersten Walkman auf den Markt und schafft endgültig den Sprung von der Reiskocherfabrik zum Lifestyle-Konzern. Sony und Philips, also Konzerne, die Hardware und Datenträger herstellen, kaufen sich in der Folge mit viel Geld in die Medienindustrie ein und werden auch beim Inhalt zu Global Players. Sony übernimmt CBS Records. Philips startet zunächst eine Kooperation mit der deutschen Grammophon namens Phonogram Records und übernimmt später das DG-Export-Label Polydor und vereinigt seine Musikaktivitäten schließlich unter dem Namen Polygram. Als wenige Jahre später die internationale Home Taping is Killing Music Kampagne startet, durchschaut kaum jemand die Ironie, die darin liegt, dass gerade Home Taping den Lehrmedienproduzenten jene Profite ermöglichte, mit denen sie die Machtkonzentration in der Musikbranche noch weiter verdichteten. Theodor Adorno und Max Horkheimer. Dialektik der Aufklärung. Von Interessenten wird die Kulturindustrie gern technologisch erklärt. Die Teilnahme der Millionen an ihr erzwingen Reproduktionsverfahren, die es wiederum unabwendbar machten, dass an zahllosen Stellen gleiche Bedürfnisse mit Standardgütern geliefert werden. Verschwiegen wird dabei, dass der Boden, auf dem die Technik Macht über die Gesellschaft gewinnt, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft ist. Technische Rationalität heute ist die Rationalität der Herrschaft selbst. Sie ist der Zwangscharakter der sich selbst entfremdeten Gesellschaft. Autos, Bomben und Film halten so lange das Ganze zusammen, bis ihr nivelliertes Element am Unrecht selbst, dem es diente, seine Kraft erweist. Zwei Tage später, Hamburg. Ein Konzert im Logo. Wir bauten die Technik auf, ich verkabelte gerade die Mikros für das Schlagzeug. 42, sagte Eugene. Ich hob den Kopf. 42 was? Neuer Artikel auf Google News seit gestern. Oh. Alleine in der deutschen Version. Doppel-O. 800 neue Follower auf Twitter und auf Facebook sind keine weiteren Freundschaftsanfragen möglich. Wir haben das Limit erreicht. Es tut sich was. Scheint so, sagte ich und drückte einen Klinkenstecker in die vorgesehene Öffnung. Abends war das Lokal bis zum Bersten gefüllt. Mehrere hundert Leute durften gar nicht mehr rein. Wir legten ein Kabel durch ein Fenster zu unserem Bus, stellten zwei Boxen aufs Dach und ließen die Menschen an der ersten halben Stunde des Konzerts teilhaben. Dann trennte die Polizei das Kabel mit einer Zange ab. Bochum, ein Dienstag. Nach dem Erfolg von Kassel hatte der Veranstalter auch hier im letzten Moment eine größere Halle gebucht, die Zeche. Wir kamen am frühen Nachmittag an und sahen uns die Location an. Carlos und Dimitri gingen in die Stadt zum Einkaufen. Eugene schnappte sich ein Buch und einen Klappstuhl und machte es sich in der Sonne bequem. Anna und ich verschwanden in meiner Koje. Eine Stunde später schlummerten wir nackt und eng umschlungen. Plötzlich hörten wir Eugenes Trillerpfeife. Trommeln, Rasseln, Kommandos. Ich seufzte. Anna fragte, »Willst du einen Kaffee?« Klar. Sie stand auf, ich drehte mich zur Seite und zog den Polster über meinen Kopf. Es nützte nichts. Die Trillerpfeife nervte. Ich seufzte nochmals, knöpfte meine Jeans zu, stand auf und ging hinunter. Anna stand in Jeans und BH in der Küche und beobachtete durch das Fenster eine Gruppe von rund 20 Personen, die nach Eugenes Pfeife tanzten und trommelten. Carlos und Dimitri waren auch dabei. Sie gingen durch die Reihen und gaben sozusagen Einzelunterricht, wenn jemand mit dem Rhythmus nicht zurechtkam. Der Kaffee begann zu tropfen. »Gleich ist er fertig«, sagte Anna, ohne ihre Augen von der Samba-Gruppe zu nehmen. »Okay«, sagte ich und machte mir einen Toast. »Willst du auch einen?«, fragte ich. Anna schüttelte den Kopf. »Sie üben, in einer Formation zu gehen.« »Was?«, fragte ich und sah auch aus dem Fenster. Sie hatte recht. Die Samba-Gruppe stand in einer rechteckigen Formation und alle 2-3 Minuten ließ Eugene sie ein paar Meter nach vorne gehen oder eine Drehung im rechten Winkel machen. Er selbst ging immer vor der Formation her und gab die Kommandos mit Pfeife und unserem Besen, der als Taktstock fungierte. »Was zum Teufel das wohl werden soll?«, fragte Anna. Im Laufe des Nachmittags kamen immer wieder neue Leute zur Samba-Gruppe dazu. Die meisten davon brachten ihre eigenen Instrumente mit, oft nicht mehr als ein Plastikeimer und eine Schöpfkelle. Carlos und Dimitri nahmen sich dieser Leute an, erklärten ihnen ihre Position, gliederten sie in die Formation ein und kümmerten sich gleich wieder um die Nächsten. Jede halbe Stunde oder so gab es ein paar Minuten Pause, dann griffen alle zum Telefon und riefen ihre Freunde an und erzählten ihnen, wie toll dieser Nachmittag sei und dass sie unbedingt mitmachen müssten und gleich Instrumente mitbringen sollten, und wenig später war die Gruppe schon wieder ein wenig größer. Gegen 6 Uhr abends waren rund 60 Sambanistas ganz gut in Form. Eugene kam kurz in den Bus, um sein verschwitztes T-Shirt zu wechseln. »Kommt ihr mit?«, fragte er. »Wohin?« »Wir demonstrieren.« »Aha«, sagte ich, »wogegen?« »Für etwas, nicht gegen etwas. Für freie Musik, freie Kultur und Weltfrieden?« Er lachte. »Genau, woher wusstest du das?« »War nur geraten.« Wir marschierten also los und verursachten sofort ein Verkehrschaos. Es dauerte nicht lange und mehrere Streifenwagen tauchten auf. Die Demonstration war nicht angemeldet, die Polizei wirkte ratlos. Ein Beamter kam auf mich zu. Er stellte sich vor, aber ich verstand seinen Namen nicht, nur das Wort Einsatzleitung. »Was haben Sie vor?«, fragte er. »Wenn ich das wüsste«, seufzte ich. Plötzlich stand Eugene neben uns. Carlos machte nun den Kapellmeister. »Dies ist eine spontane politische Demonstration«, sagte Eugene. »Sie ist nicht angemeldet«, sagte der Einsatzleiter. »Sonst wäre sie ja wohl auch kaum spontan«, sagte Eugene mit einem Grinsen. »Was haben Sie vor?« »Wir werden uns friedlich verhalten.« Der Polizist zog einen Stadtplan hervor. »Zeigen Sie mir Ihre Route.« »Eugene, wir sind freie Menschen. Wir gehen, wohin wir wollen und fragen nicht um Erlaubnis.« »Das ist offensichtlich, aber Sie führen eine Hundertschaft Jugendlicher zur Stoßzeit quer über die Hauptverkehrsstraßen. Wollen Sie, dass ein Auto mitten in Ihre Gruppe rast?« Eugene überlegte eine Sekunde, dann nahm er den Stadtplan. »Wir marschieren einmal um die Innenstadt und lösen die Demonstration in der Fußgängerzone auf. Hier, rund um den Ring.« Der Polizist zeichnete die Route auf die Karte. »Ich werde heute Abend Ihr Konzert besuchen«, sagte er. »Ihr sollt ganz guten Rock machen, und wenn das so ist, freue ich mich darauf. Aber wenn eines der Kinder hier zu Schaden kommt, dann nehme ich euch fest, bevor der erste Ton erklingt.« Tatsächlich beschränkte sich die Polizei nun darauf, den Verkehr anzuhalten. Man machte uns freie Bahn, um niemanden zu gefährden. Wir marschierten nach Norden, in Richtung Innenstadt, einmal um den Ring, dann in die Fußgängerzone. Dort spielten wir noch eine weitere Viertelstunde und lockten ein Publikum von 400-500 Leuten an, die mitten im Ruhrpott auf der Straße Samba tanzten und den Rhythmus mitklatschten. Eugene und der Einsatzleiter tranken nach dem Konzert bis 4 Uhr morgens etliche Biere. »Wir würden eine Anzeige erhalten«, sagte der Polizist. »Aber verglichen mit der Klage von diesen Musikbranchen-Fuzzis, die ihr schon am Hals habt, ist das nichts.« »Okay«, sagte Eugene. »Morgen in Essen.« »Was ist da?« »Da machen wir sowas wieder. Kannst du uns bei der Anmeldung der Demo helfen?« »Nein, nicht mein Revier.« »Du kennst doch sicher deine Kollegen drüben. Es soll ja niemand von den Kids zu Schaden kommen.« Der Polizist nahm noch einen Schluck vom Bier. »Weißt du genau, was du tust?« Ich hoffe es, sagte Eugene. Ich hoffe es. Gut, dann morgen in Essen. Ich kümmere mich darum. Und übermorgen in Duisburg. Gut, also auch Duisburg. Und dann Dortmund. Düsseldorf, Bonn. Ich las in einem Kommentar in der Online-Ausgabe des Spiegel: Die Medienindustrie ist ein brodelnder Tümpel voller Raubfische, in dem die Großen die Kleinen fressen und die Schnellen die Langsamen. Immer schneller werden Unternehmen gegründet und liquidiert, gekauft und verkauft, abgespalten und zusammengelegt. Die mächtigsten Konzerne besitzen mittlerweile hunderte Plattenlabels, Radiosender und TV-Stationen, Verlage für Zeitungen, Magazine und Bücher, Filmstudios, Kabelnetze, Webservices, Internetprovider, Anteile an Telekommunikationsunternehmen, Softwarefirmen und Hardwareherstellern, Vergnügungsparks und Sportteams. Sie sind in 100 Ländern und mehr aktiv und viele ihrer Tochterfirmen sind nur auf den lokalen Märkten tätig. Die schiere Größe dieser Konzernimperien macht es praktisch unmöglich, sich einen tagesaktuellen Überblick über die Reiche der Medienoligarchien zu verschaffen. Konstant bleibt am Basar der Beteiligungen nur eines: die Tendenz zur Konzentration. Mittwoch in Essen. Rund 100 Fans kamen gegen Mittag zum Samba-Training. Gut, die Hälfte davon war am Tag zuvor schon in Bochum dabei gewesen. Schließlich lagen die Städte gerade mal eine halbe Stunde voneinander entfernt. »Wir haben Fans«, stellte Carlos erstaunt fest. »Ich mache seit über 30 Jahren Musik, aber ich hatte noch nie einen einzigen Fan.« »Und jetzt hast du 100«, sagte ich. »Ich war schon immer dein Fan«, sagte Dimitri und gab ihm einen Kuss. Am frühen Abend marschierten wir los. Wieder umrundeten wir den Stadtkern und lösten die Demo dann in einer Fußgängerzone auf. Wie sie Stadtpläne doch gleichen konnten. Kopien und Mutationen. »Wir sehen uns heute Abend beim Konzert und morgen in Köln«, rief Eugene mit einem Megafon in die Menge. Jubel brandete auf. Ein Kommentar auf faz.net. Als Ende der 20er Jahre das Radio aufkam und Gratismusik spielte, brach der US-Schellack-Markt binnen weniger Jahre um 88% ein. Ziemlich bald haben die Radioketten die Musikfirmen aufgekauft, um überhaupt spielbares Material zu haben. Und dann haben sie entdeckt, dass man viel Kohle machen kann, wenn man die eigenen Künstler massiv im Radio bewirbt. Das wird jetzt nicht anders laufen. Wenn die Content-Industrie zusammenbricht, wird sie von den großen Telekom-Unternehmen aufgekauft werden. Schließlich muss man ja was bieten für unsere Breitband-Flatrate. Musik und Film werden nicht sterben, nur die Konzernzentralen werden andere sein. Wen kümmert's? Schrieben die von uns ab? Köln, Donnerstag. Von der Uni in die Fußgängerzone. 150 Sambanistas, rund 200 weitere Demonstranten. Lokale Presse. Transparente und Schilder. Kultur ist Freiheit. Unsere Musik gehört uns. Brecht die Macht der Banken und Konzerne. Nieder mit dem Neoliberalismus. Jugendorganisationen der Grünen, Trotzkisten, der Freie Arbeiterinnenunion, anderen Linken. Eine große Gruppe Nerds. Schau mal, sagte Carlos und deutete auf eine Straßenlaterne. Ich sah nicht gleich, was er meinte. »Der Aufkleber«, sagte er, und da sah ich ihn. Ein roter Aufkleber mit einem schwarzen Stern und darüber in weißen Buchstaben der Schriftzug »Das gehört mir«. »Ist der von uns?«, fragte ich. »Nicht, dass ich wüsste«, sagte Carlos. Am Abend, unmittelbar vor dem Konzert, bekamen wir Besuch von 6 Typen in Anzügen. 2 in teuren Nadelstreifen, das waren Anwälte. 2 in schwarzen Einreihern mit schwarzen Hemden und schwarzen Krawatten, dazu schwarze Ray-Ban-Brillen. Das waren Bodyguards. 2 in schlecht sitzenden Sakkos, einer trug dazu Jeans, der andere Buntfaltenhosen. Das waren Polizisten. Einer der Anwälte kam auf mich zu, hielt mir einen Brief unter die Nase. »Heiner Kortmanner, Anwalt. Ich arbeite für die Volvox Corporation. Sie haben keine feste Postadresse, also dachte ich, ich bringe das hier persönlich vorbei«, sagte er. »Was ist das?« »Eine einstweilige Verfügung.« »Aha.« »Ja, bis die deutschen Gerichte unseren kleinen Urheberrechtsstreit entschieden haben, ist es ihnen untersagt, diese Incommunicado-Nummer aufzuführen. Keine Schweigeminute mehr.« Ich sah ihn an, warf einen Blick zu den Polizisten, dann zu den Bodyguards. »Verstehen Sie das?« fragte er. Ich kratzte mich am Kinn, langsam, nachdenklich. »Hallo«, fragte er, »jemand zu Hause?« Ich nahm den Brief, öffnete das Kuvert, nahm den Inhalt heraus, kratzte mich noch einmal. Dann warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr, beobachtete den Sekundenzeiger, wartete. »Sind Sie dumm oder irgendwie verhaltensgestört?«, fragte er. Die Polizisten und Bodyguards kamen näher. Schließlich sagte ich, »Ich habe jetzt eine Minute geschwiegen. Was wollen Sie dagegen machen? Wollen Sie mich zwingen, pausenlos durchzusprechen? Ist das Ihr Ernst?« Die sechs tauschten ratlos Blicke aus. Der zweite Anwalt verzog den Mund und seufzte. Er hatte das wohl vorhergesehen. Ich zerriss die Verfügung und ging. Andrei Sacharow. Gedanken über Fortschritt, friedliche Koexistenz und geistige Freiheit. Die zweite Grundthese lautet, dass intellektuelle Freiheit essentiell für die menschliche Gesellschaft ist. Die Freiheit, Informationen zu erhalten und zu verbreiten, die Freiheit einer geistig offenen und furchtlosen Debatte sowie die Freiheit vom Druck von offizieller Seite oder durch Vorurteile. Diese Dreifaltigkeit der Gedankenfreiheit ist die einzige Garantie gegen eine Infektion der Menschen mit Massenmythen, die in den Händen von scheinheiligen Verrätern und Demagogen in einer blutigen Diktatur münden können. Gedankenfreiheit ist die einzige Garantie für die Machbarkeit eines wissenschaftlich-demokratischen Zugangs zu Politik, Wirtschaft und Kultur. Noch so eine Stroboskop-Szene, von der ich nicht weiß, in welche Stadt sie gehört. Irgendwann tranken Eugene und ich mit einem jungen Inder ein Bier und er erzählte mir die Geschichte vom Basmati-Reis. Basmati wird in Indien seit mehr als 2000 Jahren angebaut. Er ist eine Züchtung indischer Bauern. Die Bauern tauschen traditionell ihr Saatgut untereinander und so ist über Jahrhunderte hinweg diese Sorte entstanden. Sie ist ein gemeinsames Werk von vielen tausend kleinen Bauern. Vor einigen Jahren hat eine Firma namens RiceTech ein paar Gene im Reis verändert und ihre neue Sorte in den USA zum Patent angemeldet. Und sie hat versucht, die Namensrechte für den Namen Basmati zu erhalten. Denn der Name war nicht geschützt. Markenrechte sind nichts, worüber sich indische Bauern Gedanken machen. »Wie kann man bitte eine Pflanze patentieren?«, fragte ich. »Und wie kann man eine Bezeichnung schützen, die es seit Jahrtausenden gibt?« »RiceTech ist ein großer Konzern mit großen finanziellen Mitteln«, sagte der Inder, »und wenn die nicht mehr ausreichen, auch diplomatische Unterstützung. Das Unternehmen gehört dem Fürsten von Liechtenstein.« Eugene sagte, »Der Feudalismus ist nicht tot, er bekommt nur ein anderes Gesicht. Parteien und Konzerne statt Kirchen und Adelige.« »Es hat jahrelange Prozesse gegeben und letztlich haben die amerikanischen Gerichte noch einmal den indischen Bauern Recht gegeben und nicht den europäischen Fürsten«, sagte der Mann. »Aber die westlichen Agrarkonzerne werden es wieder versuchen und wieder und wieder. Wir müssen etwas dagegen tun. Ihr müsst etwas dagegen tun.« Bei dem letzten Satz sah er Eugene und mich an. »Aber was?«, fragte ich. »Ihr kommt in die Medien. Ihr könnt den indischen Bauern eine Stimme geben. Und allen anderen«, sagte er. »Es ist wichtig, wenn ihr für eure Musik kämpft, aber es reicht nicht aus. Der Starke darf nicht nur für sich kämpfen. Es gibt ähnliche Geschichten über Naturheilmittel aus dem Amazonasbecken und Afrika oder über ein Fungizid aus den Samen des Neembaumes, das von indischen Farmen seit Ewigkeiten verwendet wird und von einer westlichen Firma am Europäischen Patentamt in München patentiert wurde. Dort werden tatsächlich Patente auf Tiere und Pflanzen erteilt. Mehrere tausend sind angemeldet, mehrere hundert schon erteilt.« »Du kennst dich da gut aus«, sagte ich. »Ich bin Patentanwalt«, sagte er. »Ich verdiene mein Geld damit und ich fühle mich wie ein Verbrecher.« Wir hatten Schlagzeilen in allen großen Medien, aber die größte Überraschung für mich war Eugenes Blog. Noch einen Monat zuvor hatte ich alles darauf gewettet, dass ein konfuser Mix aus Mediengeschichte, Einführung in die politische Philosophie und zusammenkopierten Zitaten aus Zeitschriften, Büchern und Songlyrics nicht mehr als 5 Leser findet. Nun hatten wir zwischen 5 und 10.000 Zugriffe pro Tag. Andere Websites verlinkten zu uns, andere Blogs zitierten Eugene. Seine Artikel wurden über Mailinglisten verschickt und in Foren rezensiert und kommentiert. Oft wurde er verrissen, noch öfter gelobt. Eugene war unser Star. Dabei fand ich, er wurde inzwischen viel zu kompliziert. Er ließ mich jeden Text lesen und redigieren, bevor er ihn online stellte. Als er sein Spezialgebiet, die Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, erreichte, begannen wir beinahe zu streiten. Er wollte über Thomas Hobbes schreiben und John Locke und Thomas Jefferson und die Französische Revolution. Das interessiert doch niemanden, sagte ich. Viel zu kompliziert, viel zu schwer, viel zu abstrakt. Leser wollen sich nicht plagen, nicht mal eine Sekunde. Hier geht's um Popmusik. Er bestand darauf. Also schrieb er seinen Text und ich kürzte. Er jammerte und ich kürzte noch mehr. Und dann zerlegte ich das Dokument in kurze Abschnitte, um sie getrennt zu posten. »Kommt nicht in Frage«, protestierte Eugene. »Eugene, so funktionieren moderne Medien«, sagte ich. »Popsongs werden immer kürzer, Kinofilme immer rasanter geschnitten. Die Konsumenten haben keine Geduld mehr, sie zappen nicht nur zwischen Fernsehkanälen, sie springen von Online-Artikel zu Online-Artikel, ohne einen zu Ende zu lesen. Sie konsumieren Dutzende YouTube-Clips statt eines Films. Wenn sie iPod hören, hüpfen sie jede Minute zum nächsten Song. One-Minute-Media, das ist die Zukunft, ob wir wollen oder nicht.« Wenn ich tatsächlich mal ein Buch schreibe, irgendwann, werde ich es in 1000 kurze Absätze brechen. Schau dir doch mal an, wie die Leute Bücher lesen. 7 Minuten im Bus, 3 Minuten in der U-Bahn, 4 Minuten beim Mittagessen, 2 Minuten am Klo. Eugene grummelte, aber er vertraute mir letztlich. Ich kürzte und teilte seine Texte also, ich formulierte sie umgangssprachlich und im Präsens wegen der Dynamik. Auch danach fand ich sie immer noch zu kompliziert, aber ich checkte jeden Tag die Zugriffszahlen unserer Homepage und stets waren sie wieder gestiegen. »Der Leser hat immer recht«, hat mir mein erster Chefredakteur eingetrichtert. »Eine Story muss verkaufen. Wenn sie nicht verkauft, ist sie schlecht, auch wenn du sie gut findest. Wenn sie verkauft, ist sie gut, auch wenn du sie schlecht findest. So einfach ist das.« Eugenes Blog verkaufte. Definitiv. Sogar die anderen Medien sprangen auf seinen Zug auf. Ein Journalist der Taz machte ein stundenlanges Interview mit ihm. Mit der Band sprach der Kollege nur ein paar Worte, eher aus Höflichkeit. »Was soll das?«, fragte Anna. Ich wusste keine Antwort. Dortmund, Freitag. Wieder Besuch von 2 Polizisten, die uns ein Papier überbrachten. »Die Anmeldung dieser Demonstration wurde nicht genehmigt, sie ist illegal«, sagte einer. Eugene nahm den Brief wortlos entgegen. Die Polizisten gingen wieder. Eugene warf den Brief ungeöffnet in den Müll. Wieder ein Ring um die Innenstadt, wieder eine Fußgängerzone mittendrin. Etwa 200 Sambanistas, rund doppelt so viele weitere Demonstranten. Fernsehteams, Radiointerviews, ein großer Pulk von Fotografen, klick, klick, klick, die ganze Zeit. Deutschland wusste, was wir taten, besser als wir selbst. Jugendliche, die »Das gehört mir« Aufkleber überall anbrachten. An öffentlichen Einrichtungen, bei McDonald's und Karstadt, an der Kirche. Viele Designs, immer derselbe Schriftzug. »Wo habt ihr die Aufkleber her?«, fragte ich einen Jungen. »Das sind selbstbedruckte Klebeetiketten«, sagte er. Dann, verschmitzt, »wir haben jetzt einen Verein gegen die Diktatur der Medienkonzerne gegründet und machen Werbung dafür, Elektronische Entropie e.V.« Eugene schrieb, »Information ist Macht. Jedes Gesetz, das den Zugang zu Information regelt, regelt die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft. Deshalb haben die Aufklärer des 18. und 19. Jahrhunderts die Urheberrechtsgesetze geändert. Sie haben die Rechte und damit die Kontrolle von den Verlegern und Kaufleuten an die Autoren und Künstler übertragen. Sie haben die Macht zu kommunizieren dezentralisiert und jedem Einzelnen in die Hand gegeben. Wenn sich heute die Großkonzerne diese Macht durch Knebelverträge und die Kontrolle über die Technik wiederholen, so stellen sie damit Weichen für die Zukunft. Sie übernehmen die Kontrolle der Informationsgesellschaft. Dennoch wäre es falsch, Urheberrechte einfach abzuschaffen. Auch wer das fordert, macht einen Schritt hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurück. Wo es kein Gesetz gibt, gilt das Faustrecht. Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf, schrieb Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert. Heute würde er vielleicht sagen, Dog eat dog. Okay, Hobbes mag einem nicht als erstes in den Sinn kommen, wenn man über Freiheit nachdenkt. Immerhin ist er ein Verfechter des Absolutismus. aber trotzdem beginnt alles irgendwie mit ihm. Hobbes trifft als junger Mann Galileo Galilei und ist schockiert über den Umgang der Inquisition mit dem großen Gelehrten. In ihm reift der Gedanke, für die politische Philosophie das zu tun, was die Astronomen zu dieser Zeit auf dem Gebiet der Wissenschaft erreichen, sie auf das Fundament der Vernunft zu stellen. Seit Menschengedenken haben Herrscher ihre Macht stets von den Göttern abgeleitet, aber Hobbes macht damit in seinem Buch Leviathan Schluss. Ihm zufolge lebten die Menschen früher in einem Naturzustand, in dem sie zwar völlig frei waren, aber auch keine Sicherheit hatten. Sie waren ständig in der Gefahr, von anderen Menschen überfallen, beraubt oder getötet zu werden. Also geben die Menschen laut Hobbes ein Stück ihrer Freiheit auf, wenn ein Monarch ihnen Sicherheit bietet. Herrschaft ist gewissermaßen ein Geschäft. Gott kommt in diesem Vertrag nicht vor. Die Kirchen toben, aber auch die Monarchen sind wenig glücklich damit, von Gottes auserwählten Werkzeugen zu profanen Vertragspartnern zu werden. Dass Thomas Hobbes' Fantasie nicht weiter reichte als bis zur absoluten Monarchie, ist aus heutiger Sicht ein schwerer Makel. Tatsächlich war sein Buch aber ein Meilenstein in der politischen Geschichte. Die nächste Meile zum nächsten Stein geht ein paar Jahrzehnte später ein anderer britischer Philosoph, John Locke. Im Jahr 1690 entwickelt er in seinem Buch Two Treatises on Government die Theorie vom Gesellschaftsvertrag weiter. Auch Locke sagt, Menschen sollen eine Regierung gewissermaßen dulden, weil sie ihnen Vorteile bringt. Im Gegensatz zu Hobbes räumt er der Bevölkerung aber ein weitreichendes Widerstandsrecht ein. Eine Regierung, die ihre Aufgaben nicht erfüllt, kann abgesetzt werden, sagt er. Locke, der übrigens mit Isaac Newton im regelmäßigen Briefverkehr stand, streicht auch Folgendes hervor. Damit Menschen einige ihrer Rechte an eine Regierung abtreten können, brauchen sie zunächst eines. Natürlich Rechte. Rechte, die ihnen eine Regierung weder gewähren kann, noch gewaltsam nehmen darf. Dazu gehören für Locke die Rechte auf Freiheit, Gleichheit, Unverletzlichkeit der Person und, wichtig für den Gegenstand unserer Untersuchung, das Eigentumsrecht des Einzelnen an den Früchten seiner Arbeit. 20 Jahre später wird in England das Statute of Anne erlassen, das erste moderne Copyright. In Lockes Sinn garantiert es den Autoren, nicht mit den Verlegern, für 14 Jahre die Verfügungsrechte über die Früchte ihrer Arbeit. Lockes Buch findet viele aufmerksame Leser. Neben Immanuel Kant ist Jahrzehnte später auch Thomas Jefferson darunter, der Autor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten, dass sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen. Ende Teil 13.